Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die Internet-Homepages des russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Instituts und der russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengesellschaft Rostov und der amerikanische Sender VOE meldeten, dass sich Kim Jong-un mit den Teilnehmern des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas ein Erinnerungsfoto machen ließ. Die lautische Nachrichtenagentur, die chinesische Homepage Fan Chiwang und die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea teilten mit, dass Kim Jong-un die neu errichtete Seifenfabrik Ryongak-san besichtigte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.